Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein neues, wirkmächtiges Genre herausbildet, weil sich die Erde verdunkelt. Als ich am 5. April 1815 auf dem Berg Tambora, rund 300 Kilometer östlich von Bali, der heftigste Vulkanausbruch ereignete, der je registriert wurde, breitete sich eine immense Staubwolke um den Erdball aus, dimmte die Sonne und ließ die Temperaturen um 3 bis 6 Grad stürzen. Schwere klimatische Störungen waren die Folge. 1816 ging im Volksmund als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Im Mai jenes Jahres ließ sich der englische Dichter Lord Byron in Genf nieder, wo zufällig auch Mary Shelley mit ihrem Liebhaber untergekommen war. In 2 benachbarten Villen am Genfer See saß man samt Entourage herum, der Regen fesselte die Gesellschaft ans Haus. Eines Tages schlug Byron vor, gegen die Langeweile solle jeder eine Gruselgeschichte schreiben. Byron verfasste eine Vampirgeschichte, Shelley dachte lieber darüber nach, ob es möglich wäre, einen Leichnam wieder zum Leben zu erwecken. Die Veröffentlichung ihres Romans Frankenstein oder der moderne Prometheus 2 Jahre später war eine Sensation und begründete ein Genre, das uns nun schon über 2 Jahrhunderte lang verlässlich mit Stoffen aus der Zukunft beliefert, an denen wir lernen und wachsen können, die Science Fiction. Und das ist vielleicht die Science Fiction der Gegenwart, Geschichten vom Suchen und Finden, von Glück und Gerechtigkeit. 11. Auferstehung. Der erschöpfte Affe. Das Selbst in der Krise. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett in einen erzählenden Affen verwandelt. So oder ähnlich beginnt eine der berühmtesten postmodernen Erzählungen überhaupt. Franz Kafkas »Die Verwandlung« von 1915. Kafka, Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus Prag, gilt als der erste und feinste Beobachter einer Entfremdung des Menschen von der Welt und sich selbst, die ein eigenes Genre begründen sollte. Die Geschichte der Literatur des 20. Jahrhunderts, ganze Karrieren wie die von Paul Auster und David Foster Wallace, sind ohne Kafka kaum denkbar. Gregor Samsa, aber auch die Protagonisten aus Der Prozess von 1914-15 oder Das Schloss von 1922-1926, die zum einen Josef K., zum anderen nur K. heißen und in ihrer angedeuteten Autofiktionalität besonders für Auster stilbildend waren, sind lehrbuchartige Helden einer Man-in-the-Hole-Geschichte. Und alle kommen sie nicht raus aus dem Loch, in das eine dunkle Macht sie stürzt. Gregor bleibt ein riesiges Insekt, der Protagonist K. bleibt vor den Toren des Schlosses und Josef K. in einem Prozess verstrickt, den er nicht durchschaut. Die Botschaft von Kafkas Literatur: Es gibt keinen Ausweg aus der Misere. Wie der Schriftsteller Will Storr in Selfie, How the West Became Self-Obsessed, darlegt, führt die Krise der Selbsterzählungen unserer Zeit für viele Menschen in den Suizid. Hohe Erwartungen an sich selbst, das Enttäuschen der Erwartungen anderer, die Scham und dann der Impuls, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, das traurige Muster ist bekannt. 0,1% der Menschen sterben durch Suizid, 2 von 100 versuchen es im Laufe ihres Lebens. Eine scheinbar kleine Zahl und doch eine immens hohe, wenn man bedenkt, dass Selbsterhaltung eigentlich unser stärkster Trieb ist. Überleben ist der primäre Sinn unserer Existenz. Immer mehr Menschen schaffen das offenbar nur noch mit Hilfsmitteln. 8 bis 10% der Bevölkerung der USA nehmen Antidepressiva. Millionen sind depressiv, ob sie nun Medikamente einnehmen oder nicht. Vielleicht war die Menschheit noch nie so gesund wie heute und zugleich fühlen sich vielleicht so viele Menschen überfordert und unglücklich wie nie zuvor. Sind wir vielleicht doch nur erschöpfte Affen?